Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Thank God for this ministry. Ich danke dem Herrn für diese Gemeinde. All the ministry that preach the truth. I thank God for this ministry. Ich danke dem Herrn für alle Gemeinden, die Wahrheit predigen. I keep on choosing Jesus. Die sich immer wieder für Jesus entscheiden. Because to choose Jesus takes the Holy Spirit. Denn sich für Jesus zu entscheiden braucht den Heiligen Geist. Amen. Amen. Without him you cannot choose Christ. Ohne den Heiligen Geist kannst du dich nicht für Jesus entscheiden. Amen. No, that's why Jesus called the sin against the Holy Spirit unpardonable. Deswegen hat Jesus gesagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist unverzeihlich. Amen. Amen. He called the sin against the Holy Spirit unpardonable sin. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist unverzeihlich. Because without the Holy Spirit you can never be saved. Denn ohne den Heiligen Geist kannst du nicht errettet sein. You cannot believe Jesus. Du kannst Jesus nicht glauben. Man can only believe with their five senses. Der Mensch kann nur mit seinen fünf Sinnen glauben. They cannot believe what they cannot see. Sie können nicht an das glauben, was sie nicht sehen können. Science today is about five senses. In der Wissenschaft geht es um die fünf Sinne. If you cannot believe, you cannot see it. Don't it? What? How are you going to believe it? Wenn du etwas nicht sehen kannst, dann glaubst du es nicht. Praise the Lord. Amen. Amen. Coming to Christ is believing what you cannot see. Zu Christus zu kommen bedeutet das zu glauben, was wir nicht sehen können. Amen. Amen. You are going to believe that your names are written in heaven. Wir werden glauben, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. That you have not seen your name in heaven. Aber wir haben unsere Namen noch nicht that im Himmel you don't gesehen. Believe it because you believe Christ. Aber wir glauben es, weil wir an Christus glauben. Amen. Amen. Coming to Jesus takes the power of the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu Jesus zu kommen. That you are here today takes the power of the Holy Spirit. Dass wir heute hier sind, braucht die Kraft des Heiligen Geistes. It's not normal to be here. Es ist nicht normal, hier zu sein. It's not normal to be here. Es ist nicht normal, hier zu sein. The world will not, we call it not normal. Die Welt nennt das nicht normal. Yes. Very quickly, because of what you just said, while we're praying, please, please, please, please, if you are here because of mercy, you are here because of Ugeva, or you are here because of Nini, or you are here me. Because of the pastor, or because of Jennifer, the Holy Spirit says, as quickly as possible, make sure you are here because of him. And not because of all these people I've mentioned and those I didn't mention. Not because of any particular person. Not because you want to see the new African dress the pastor is putting on, or what I'm going to put on. The way the pastor is dancing, the way Mercy dances, the way Nini always laughs. That's why you are here. He said, as quickly as possible. That should not be the reason. If not, you are against him, the Holy Spirit. Because we are here because of the Holy Spirit, Amen. Through Jesus Christ. Amen. Please, please, please, try to remove it. If not, if you come here, whatever you are here for, whatever you are doing, all will be in vain. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It means let the revelation be personal to you. Das heißt, lass zu, dass die Offenbarung persönlich ist für dich. Amen. Amen. Remember John 4. Erinnert euch an Johannes 4. Samaritan woman. Die samaritische Frau. You know, she went to call people. Sie kam, sie ging um andere Leute dazu zu rufen. And said, come and see who revealed the truth to me. Schaut euch an, wer mir die Wahrheit offenbart hat. Ah, when they came. Und als sie gekommen sind. They now said. We know we are now. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. John 4. Praise the Lord. Hallelujah. The woman at the well. Amen. From verse 28. 28. The woman then left her water pot. and went her way into the city, and said to the men, "Come and see, which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?" 30. Then they went out of the city and came unto him. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, "Master, eat." But he said unto them, "I have meat to eat that you know not of. Praise the Lord. Hallelujah. Then let's go to verse 40. So when the Samaritans were come unto him, it was no longer the woman alone. Others joined her. They besought him, and he would tarry with them. And he abode there 2 days. Amen. He was there for 2 days. Er war 2 Tage lang dort. And many more believed because of his own word. No longer the word of the Samaritan woman, but now Christ's own word. They were there because of what the woman said. Sie waren da wegen dem, was but now they believed through what Jesus said to them directly. Aber jetzt haben sie geglaubt wegen dem, was Jesus zu ihnen persönlich gesagt hat. And said unto the woman, verse 42, "Now we believe, not because of your saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world." Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why salvation is personal. Errettung ist etwas Persönliches. Amen. It's not quoting people, it's quoting Christ. Du kannst nicht Menschen zitieren, du musst Christus zitieren. Praise the Lord. Hallelujah. Today's message, we will continue with your choice. Heute geht es weiter mit dem Thema deine Entscheidung. And we will talk a lot about grace and law. Wir werden über Gnade und Gesetz sprechen. Amen. Grace and law. Gnade und Gesetz. Amen. Amen. We are going to choose one out of the two. Wir werden uns für eine dieser Sachen entscheiden müssen. Choosing grace is choosing Christ. Sich für die Gnade zu entscheiden bedeutet, sich choosing für Christus law zu entscheiden. Is choosing Moses. Sich für das Gesetz zu entscheiden is choosing bedeutet, the old. Sich für Mose zu entscheiden. Is choosing religion. Sich für das alte Bündnis is somebody zu entscheiden. Getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, grace is life. Gnade ist Leben. Law is dead. Aber das Gesetz ist tot. Praise the Lord. Hallelujah. Again, to be saved is a choice. Errettet zu sein und zu bleiben ist eine Entscheidung. You choose to be destroyed. Du entscheidest dich, zerstört zu werden. You know, before this time, no one had power over Satan. Vor dieser Zeit hatte niemand die Macht über den Satan. Are you getting something? Yeah. Before the coming of Christ. Bevor Christus gekommen ist. No one has power over Satan. Hatte keiner die Macht über den Teufel. That is why people have to speak to God. Sie mussten halt zu and Gott God sprechen. Was the one dealing with Satan. Und Gott war derjenige, der dann mit dem Teufel gerichtet hat. Amen. Yeah. But now it's no longer like that. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Any problem you are facing, jedes Problem, was wir you allow it to be there. Wir lassen es zu. Because you now have, you know, with authority comes responsibility. Weil mit Autorität kommt Verantwortung. Amen. The Lord has given us the authority. Der Herr the hat uns Verantwortung gegeben. To speak to things. Hat uns Kraft gegeben, um zu sprechen. You know, the old, we are not having power to speak to things, to Satan. Im Alten Testament hatten keine Autorität über den Teufel und über das Böse. Except with those few that we have in the grace. Nur mit einigen, dass, weil sie die Gnade hatten. Amen. Aber nur wenige waren so. Amen. Amen. Like Moses. Nur so beispielsweise. Touch rock. Er hat einen Stein berührt und frisches Wasser ist rausgesprudelt. You know that we are having grace before the Lord. Without grace, you cannot do anything the Lord wants you to do. Kannst du nicht das tun, was der Herr von dir möchte. You cannot walk with God. Du kannst nicht mit Gott wandeln ohne Gnade. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Before the fall. Vor dem Sündenfall. No one. You know, if you look at Job. Oder Hiob zum Beispiel. Amen. He could not even reject Satan. Er konnte den Teufel nicht verweigern. He could not deal with Satan. Er konnte ihn nicht verweigern. Because he doesn't have the power to do that. Weil er keine Autorität und Kraft hat. That's why we have the power. Aber heute haben wir die Kraft. He said, whatever we bind in earth is bound in heaven. Was immer wir auf Erden binden, ist im Himmel. Whatever we lose here is lose in heaven. Was immer wir auf Erden lösen, ist im Himmel gelöst. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Why? Because one third of you is Jesus Christ. Ein Drittel von uns Jesus Christus. Your spirit is Christ. Unser Geist ist Jesus Christus. And your soul is not Christ also. Und unsere Seele. That's why it's so important that your soul muss auch zu Christus be saved. Sie muss auch errettet sein. Christ in your spirit is to come to your soul. Der Christus, der in deinem Geist ist, muss auch in deiner Seele sein. Amen. Amen. If not, sonst Satan will still be winning. Wird der Teufel immer noch direct your life. Immer noch die Oberhand haben. We walk a lot through the soul. Denn er arbeitet durch unsere Seele, durch unsere Gedanken. Amen. The knowledge in your soul. Das, was in unseren Gedanken ist, in unserer the Seele. The knowledge in your mind. If the doctor, let me use this example again. The doctor tells you you are going to die. Wenn der Arzt dir sagt, dass du you have the virus. Dass du ein Virus hast. And the word of God said, death has been defeated. Der Tod wurde zerstört, wurde besiegt. That he has no power over you. Dass er keine Kraft hat über dich. You know, Satan is going to tell you, but Christians are being killed. Und die der Teufel wird dir sagen, ja, aber es gibt Christen, die auch sterben. And, you know, Christians, they go to church. You know, they are being killed. Leute, die in die Kirche gehen. But you have to tell Satan that you are a son of God. Aber du musst dem Teufel daran erinnern, dass du ein Sohn Gottes bist. Because to be in the church and to be a son of God are two different things. Weil in die Gemeinde zu gehen und ein Sohn Gottes zu sein, ist nicht das Gleiche. That to go to church does not make you a child of God. Dass du zur Gemeinde gehst, macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Amen. Amen. That you are in garage does not make you a car. Weil du in einer Garage stehst, heißt nicht, dass du ein Auto wirst. Amen. So also that you are in the church, even right here, does not mean you are even saved. Und dass du hier in der Gemeinde sitzt, heißt nicht, dass du errettet wirst. Praise the Lord. Halleluja. Salvation is individual choice. Errettung ist eine persönliche Entscheidung. If we look at Moses and his siblings. Wenn wir uns Mose und seine Geschwister anschauen. Amen. It was personal. Das war eine persönliche. Amen. To follow Christ is personal. Christus zu folgen ist eine to persönliche Entscheidung. And to reject him is also personal. Und ihn zu verweigern ist auch eine persönliche Entscheidung. Thomas, I will not believe. You know, there are some that made up their mind never to believe. Und es gibt einige Menschen, die sich entschlossen haben, Jesus niemals zu glauben. Why they will be quoting churches? Weil sie Gemeinden zitieren. They will be quoting religion. Weil sie Religion zitieren. Christ is not a religion. Aber Christus ist keine Religion. You can have religion. You know, having religion is not having Christ. Religion zu haben heißt nicht Christus zu haben. That you have religion does not mean you have Jesus Christ. Dass du Religion hast, heißt nicht, dass du Jesus Christus hast. Jesus is opposite religion. Jesus ist das Gegenteil von Religion. You know, when you talk about Jesus Christ, people just their mind just goes straight to religion. Nur weil Jesus spricht, denken Leute direkt an Religion. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why it's good for us to help them to know that Christ is a person. Deswegen ist es gut, uns bewusst zu machen, dass Christus eine Person ist. The Holy Spirit is a person. Der Heilige Geist eine Person. It's not a spirit that roams about, that is going about. Er ist nicht nur ein Geist, der herumläuft. He is a person. Er ist eine Person. Amen. He's a gentleman. Er ist höflich. As the Holy Spirit. You live in him, he lives in you. Er lebt in dir und du lebst in ihm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at David and his brothers, wenn ihr David und seine Brüder anschaut, and outside of that of Moses, now David. David, okay. David and his brothers. David und seine Brüder. If you look at David and his brothers. David und seine Brüder. Amen. Mm-hmm. David chose to believe God. David hat sich entschlossen, Gott zu glauben. If you look at, you know, his brother. Aber seine Brüder. They, although they are, they were of the same. Who know where it is? Praise the Lord. Hallelujah. I want us to go there. Somebody should help us to get it. Amen. David and Goliath. Amen. David and Goliath. Somebody is doing it. Let us quickly see something there. Samuel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Is it 1 Samuel 17? 16, 17. Praise the Lord. Hallelujah. It's more 16. Amen. Amen. Amen. Let me see where we will go to. 1 Samuel 17. Yes, that's Samuel where we want 17. To go to. You know, the Philistine, that is Goliath, was against the children of Israel. Goliath war gegen die Kinder Israels. He was against God. Er war gegen Gott. If anybody is against you, it's against God. Wenn jemand gegen dich ist, ist er gegen Gott. And so, somebody getting it. Mm-hmm. Whoever is against you, wer gegen against dich ist, ist gegen Gott. This Philistine, you know, the Goliath thought he was against the children of Israel. Goliath dachte erst, not knowing gegen he was die Kinder Israels, God. Aber er wusste gar nicht, dass er gegen Gott ist. When they rejected Samuel, als sie Samuel verweigert haben, amen. God said, it is, they did not reject you, they reject me. Hat Gott gesagt, sie haben nicht dich verweigert, sie haben mich verweigert. Whatever comes to you, comes was immer to Christ. Zu dir kommt, kommt zu Christus. Because he is in you, you are in him. Weil er in dir ist und du in ihm. Is somebody getting it? Mm-hmm. And that's why we are to learn not to fight one another. Deswegen sollten wir lernen, uns nicht zu bekämpfen. Learn not to fight one another. Because if you are fighting one another, you are fighting Christ. Wenn ihr einander bekämpft, bekämpft ihr Jesus. Especially in the ministry. Besonders in der Gemeinde. In the house of God. Im Haus Gottes. God children, God family, Christ family. Die Familie von Christus. Amen. Amen. You know, David was so, he was somebody that was so bold. David war so mutig. From verse 22. 22. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage and ran into the army and came and saluted his brethren. Amen. Amen. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same word. And David heard them. What you hear? What you hear? As we heard. You know, when we were in Nigeria, somebody talked about my laugh. He said, this is my laugh. He said, well, anytime you hear it, it's moving. My laughter, amen. Praise the Lord. I don't even know where it's coming from. I'm not preaching, I don't laugh like that. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I know it's coming from the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were so afraid. What are you afraid of? Before haben wir Angst. Are you afraid of what they are afraid of? Haben wir Angst vor dem, was die Menschen fürchten? Never fear what they fear. Fürchten nicht das, was sie fürchten. Do you know how you are going to live that life? Of not being afraid of what they are afraid of. Wisst ihr, wie wir dieses Leben der Furcht verlassen? Remember who son you are. Indem wir uns erinnern, wessen Sohn wir sind. Remember who you are. Wer wir sind. Just like Elisha, remember that those that be with them are more than those that are outside. So wie Elisha sich erinnert hat, dass der just to remember. Die bei uns sind, mehr als sie bei ihnen sind. Indem man sich erinnert. Remember. Das ist der Sieg. Amen. Amen. Verse 25. And the men of Israel say, have you seen this man that is come up surely to defy Israel? He come up. He is come up. And it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spoke to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised? Who is this unbeliever? Wer ist dieser Ungläubige? Who is this man without Christ? Wer ist dieser Mensch ohne Christus? The problem before me, where is this coming das from? This is not coming from Christ. Es kommt nicht von Christus. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. That he should defy the armies of the living God. Your children, you are the army of the living God. Kinder Gottes, wir sind die Armee des lebendigen Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. You are the soldiers of Christ. Wir sind die Soldaten von Christus. We call you ambassador. Er nennt uns Botschafter. It means you are representing him here. Das heißt, wir. That's why anywhere you go, there's ambassador here. Wo immer wir hingehen, ambassador of Christ. Botschafter da, Botschafter von Christus. Is greater than ambassador of this world. Das ist größer als ein Botschafter dieser Welt. Praise the Lord. Hallelujah. He said they don't know you. That's First John. They don't know you. They did not know Jesus, so they don't know you. Sie kennen euch nicht, weil sie Jesus auch nicht kannten. So don't wonder, don't be surprised that they don't know you, because they did not know Jesus either. Und wundert euch nicht darüber, weil sie kannten Jesus auch nicht. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 27. And the people answered him after this manner, saying, so shall it be done to the man that killeth him. And Eliab is Eder's brother. David, Eder's brother, heard when he spake unto the men. And Eliab answered, and answer was kindled against David. And he said, why comest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thee, I know your pride. You know, he did not even know David. Er kannte David noch nicht mal. It's only the Lord that know David. Nur der Herr kannte David. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people think they know you. Leute denken, they don't know you. Aber sie kennen dich the nicht. Only one that know you der is einzige, Christ. Der dich kennt, ist Christus. Amen. You know, his brother taught him. You know, I know you are my junior brother. You are the smallest. You are the youngest among us. I know you. I know your desire. I know what you know. You don't even know him. Du kennst ihn nicht. I know your pride and your nothingness. What is that? Oh, praise the Lord. Sorry. Look at how Jesus ramba. And this is very good. Praise the Lord. Please, somebody should come and speak it. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. You know, I thank God how we are here. Amen. You know, here is not organized religion. Thank God we will here live, but here is kind of organized religion. Amen. You know, organized religion. If something like this will never even happen, they will fight it. They will not fight to follow Christ, but they will fight something like that. Be careful from divine about us. Amen. Mm. You know, Jesus' ministry, if you look at Jesus' ministry, you know, a lot of things happened there. In der Gemeinde von Jesus sind viele Sachen passiert. I was, you know, I think of it sometimes, because he was there with them sometimes 3 days. Weil manchmal war er 3 Tage mit ihnen. And something funny was going to happen. Und manchmal sind vielleicht Sachen schief gegangen. If you look at John the Baptist, wenn wir uns Johannes den Täufer anschauen, he was going to preach. He did not go to the palace. Er, but the wilderness. Hat gepredigt nicht im Palast, aber in der Wildnis. You know, when I was, praise the Lord. Hallelujah. Amen. There was a time that there was a time that I thought it was. Please listen. It's not easy. Praise the Lord. Only hard. Papa, don't remind me. It's kind of spinal. It will even make the head to be corrected. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, it's not weird. It's not what. Where we want to be is where the Lord wants us to be. Amen. It's not where we want to be. It's where the Lord wants you to be. That's why I thank God that you can even be in this ministry. Because it takes the Holy Spirit to be here. Amen. Amen. You know, for God's children, we are so different. Denn wir Kinder Gottes sind anders. If, for example, the Lord wants you to start a business. Wenn der Herr zum Beispiel möchte, dass du mit einem Geschäft anfängst. And you know, in the natural, you will want a place that is so open. Where people, you know, people calculate. Normalerweise will man einen Ort haben, der, der rentabel ist, wo man viele Menschen hat, wo es, wo viele Leute hingehen, damit man einfach besser verkauft. You know, it's better that the church is very close to the banner. Zum Beispiel ist es besser, wenn die Gemeinde in der Nähe von einem Bahnhof. So that when people are just jumping down from the train, they are jumping into the church. Damit Leute direkt vom Bahnhof aus zur Gemeinde kommen. There was a time I thought of something like that. Ich habe schon mal über sowas nachgedacht. The Lord said, these children are not going to be coming by train. They have their own cars. Und er hat mir immer gesagt, they have their own plane. Sie werden nicht mit, sie werden nicht immer mit Zügen kommen sie werden mit Autos kommen, sogar mit Flugzeugen kommen. Praise the Lord. Halleluja. They don't need train or buses to come. Ständig von dem öffentlichen Verkehrsmittel abhängig sein. If you are going to start, let's say, a business, you want to open a store. Wenn du ein Geschäft öffnen möchtest. You don't do it like the world do it. Machst du es nicht so wie die Welt? Is somebody getting it? You know, the world that we calculate, we have to open it, we have this view, where people can be coming, how many black people are there, especially if it is African things. You know, in Christ's world, there should be nothing like that. That is part of grace and law message. Die Welt hat ihre Methoden, wie sie an ihre Ziele kommt. Und wenn sie halt dann ein Geschäft öffnen wollen, was beispielsweise für Kleinkinder ist, dann suchen sie sich einen Ort, wo vielleicht viele kleine Familien wohnen, damit sie diese Kleinkinder erwischen. Und so ist das, dass man halt in der Welt berechnend vorgeht. Aber als Kinder Gottes sollten wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und nicht von der Weisheit dieser Welt. Look at, if you look at John the Baptist, Johannes he was going to preach, he did not go to the palace. He did not go to the city. Hat nicht in der Stadt gepredigt oder hey, where a lot of people will come. Wo viele Leute hinkommen. Where was he? In wo the wilderness. Nobody. Wo keiner war. It takes Christ to be there. Und es braucht Christus, um da zu predigen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 28 again. And Eliab, his eldest brother, heard when he spoke, unto the men. And Eliab answered, anger was kindled against David. His anger was kindled against David. And he said, he was so angry. His brother was so angry. Sein Bruder war wütend auf ihn. Amen. To choose Christ. Wir uns für Christus entscheiden, werden Menschen wütend sein. Das Fleisch wird wütend sein. Is somebody getting it? If you choose Christ, there will be fight. Wird es einen Kampf geben? Welcome down, Tita. And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart, for thou art come down, that thou mayest see the battle. And David said, what have I now done? Is there not a curse? And he turned from him towards another. Praise the Lord. He replied, but he turned immediately aber hat sich schnell wieder weggedreht to the right position. Und wieder fokussiert. Praise the Lord. Halleluja. David chose to choose Christ. David hat sich entschieden für Christus entschieden. No, his brothers did not even choose. Seine Brüder haben sich nicht entschieden, aber er hat sich entschieden. To follow God. Gott zu folgen. Also Joseph. Auch Joseph. You see, if you see Joseph and his brothers. Joseph und seine Brüder. Joseph choose God. Joseph hat sich für Gott entschieden. Amen. In spite of all the pain they caused him, obwohl sie ihm so viel from one place to another, for your brother to sell you, dass dein eigener Bruder dich verkauft, dein eigener Bruder dich verkauft, your own brother to the same mother, the same father to sell you. Is somebody getting it? Deine eigenen Geschwister, your brother to sell you, if even you are not the same, but the same father to sell you, it's a big deal. You know, we will never forget. Or forgive. Wir können niemals vergeben. Amen. If you go to Joshua 24, your choice. Amen. Joshua. Let's go to Joshua, the book of Joshua. 24. Praise the Lord. Amen. Amen. Choose Christ, please. Whoever he loves, he corrects. Amen. Und immer er liebt, den verbessert er. Joshua 24. Since he's crying like me when I was small. You remember this? Praise the Lord. Because it looked like me in my divorce. I don't know. I'm charged through the Holy Spirit. I'm doing this, amen. Praise the Lord. Joshua 24, verse 15. He said, and if it seem evil unto you to serve the Lord, are we there, please? Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers said that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whom land to dwell, the God of this world today. Wenn es Josua 24, Vers 15, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoritern, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Amen. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will choose to serve the Lord. Wir werden uns für den Herrn no entscheiden, matter what. Egal was passiert. Praise the Lord. Hallelujah. We celebrate Christ every day. Wir feiern Christus jeden Tag. Not just in December. Nicht nur im Dezember. Amen. Amen. December is just at the corner. Der Dezember ist um die Ecke. You know, Christmas. Weihnachten. It's a reminder. It's just a reminder. Es ist eine Erinnerung daran. Amen. Of celebrating Christ every day. Dass wir Christus jeden Tag feiern. Amen. Amen. That should not be the only day we celebrate Christ. Das sollte nicht der einzige Tag sein, den wir Christus feiern. We celebrate feiern. Christ every minute, every second wir in our life. Wir feiern Christus Amen. Jeden Tag unserem Leben. Telling Him thank you, you are celebrating Him. Ihm Danke zu sagen, damit feiern wir ihn. Choosing Him, you are celebrating Him. Indem wir uns für ihn entscheiden, feiern wir ihn. To remember Him, you are celebrating Him. Indem wir uns an ihn erinnern, feiern wir ihn. Amen. Amen. To be able to remember Christ means celebration. You are celebrating Christ. Next month is another reminder of the birth of Christ. Nächsten Monat erinnern wir uns an die Geburt von Christus. Amen. Amen. Our prayer is that those that the Lord wants to be here should be here. Unser Gebet ist, dass die, die der Herr da haben, Amen. Möchte da sein. Please, all those, if you pray over it, if the Lord wants you to be here with us. Und betet dafür, dass wenn der Herr euch hier haben will, dass ihr hier seid. He wants you to be, wo immer er euch haben möchte, seid da. Those the Lord does not want to be here with us to celebrate Him with us to never even be und here. Und die nicht hier sein sollen, sollen nicht hier sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ's birth is the birth of grace. Die Geburt von Christus, die Geburt der Gnade. His birth is the birth of grace. Seine Geburt ist die Geburt der Gnade. There's no example of grace anywhere. Denn seine In Gnade Luke 4, Luke 2, let's go to Luke 2. Luke 2. There was joy in heaven. Lukas 2. When Jesus was born, heaven rejoiced. Freude im Himmel, als Jesus geboren ist. Praise the Lord. Amen. Heaven rejoiced when Jesus was born. Der Himmel hat sich gefreut, als Jesus geboren wurde. Praise the Lord. Hallelujah. There was joy in heaven. Es gab Freude im Himmel. When grace was born. Als die Gnade geboren wurde. Amen. Amen. There's joy in grace. Es gibt Freude in der Gnade. In Luke 2, from verse 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished. That she should be delivered. And he brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night. Verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Verse 13. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Praise the Lord. Hallelujah. The joy of grace. Die Freude der Gnade. Amen. Amen. The joy of the birth of grace. Die Freude über die Geburt der Gnade. Without grace, no Gnade one can be saved. Kann niemand errettet sein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Old Testament, Christ's grace could not flow. Im Alten Testament konnte die Gnade von Christus nicht fließen. I mean God kind of grace. Gottes Gnade. Just like there's God kind of love. Genauso wie es Gottes Liebe gibt. Amen. Amen. There's God kind of joy. Gottes Freude. There's God kind of peace. Gottes Frieden. There's God kind of freedom. Gottes Freiheit. God, no, Christ has his own things. Christus hat seine eigenen Sachen. Amen. Amen. You have to know the difference. Wir müssen den Unterschied kennen. Amen. Amen. You know, Galatians 5:22-23 talks about the fruit of the Spirit. In Galater geht es um die Frucht des Geistes. Amen. Amen. There is nobody that cannot preach law. Es gibt niemand, der das Gesetz nicht predigen kann. No one that cannot preach law. Niemand kann das Gesetz nicht predigen. No one that cannot preach law. Niemand kann das Gesetz nicht predigen. You need the Holy Spirit to preach grace. Aber Amen. Du brauchst den Heiligen Geist, um Gnade zu predigen. Because grace is, you know, come through grace message comes through revelation. Denn die Botschaft der Gnade kommt durch Offenbarung. There's no example of grace anywhere. You cannot hear it anywhere. That is because grace is Christ himself. Go to John 1. Praise the Lord. John 1. Verse 17. Johannes 1:17. He said, for the law was given by Moses. Are we there, please? The law was given by Moses. But grace and truth came by Jesus Christ. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Law is information. Das Gesetz ist Information. There's nobody that cannot preach it. Niemand kann es nicht predigen. Law is just, you know, reading the Bible. It's law. Du musst einfach die Bibel zu lesen, das ist Gesetz. And it cannot save you until it is revealed to you. Retten, es sei denn, es wird dir offenbart. Jesus said they are written in parables. Jesus sagt, es ist alles in Gleichnissen geschrieben. Until the Holy Spirit revealed them to you. Erst wenn der Heilige Geist es offenbart. It is not sharper than two-edged sword. Erst dann ist es schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Law is information. Das Gesetz in Information. It says the Holy Spirit to preach grace. Es braucht den Heiligen Geist, um Gnade zu predigen. And that's why the message, you know, you listen to the message that is coming from anybody, from the pastor, preacher, or, you understand me? Information, God, God loves you, God is going to save you. They are all information. Then das alles cannot save you. Außerhalb vom Heiligen Geist, das Wort Gottes, zu predigen, das ist Information, die nicht retten und freisetzen kann. Grace is revelation. Gnade ist Offenbarung. Amen. Amen. Revealing Christ is grace. Christus offenbaren, das ist Gnade. Revelation is Christ revealing himself. Und Offenbarung heißt, dass Jesus Christus sich dir offenbart. That's revelation. He revealed himself. He is grace. Denn ist Gnade. Without revelation, there is no grace message. There is no grace message without revelation. Es gibt keine Botschaft der Gnade ohne Offenbarung. Amen. Amen. Because it is hidden. Denn es ist verborgen. It takes the Holy Spirit to be revealed. Es braucht den Heiligen Geist, damit somebody says, wird. Getting something here. And without Christ's grace, there is no revelation from the Holy Spirit. Und ohne die Gnade von Jesus Christus gibt es keine Offenbarung vom Heiligen Geist. It is the grace of Christ. Es braucht die Gnade von Christus. For the Holy Spirit to reveal Christ to you. Der Heilige Geist hier. Is somebody getting it? It is only through grace you can hear the voice of God. Nur durch Gnade können wir die Stimme Gottes hören. God's children should hear the voice of God. Kinder Gottes sollten die Stimme Gottes hören. He hear your voice. And er hört deine Stimme. But you are not hearing his voice. Aber du hörst seine Stimme. And how can you walk together with somebody that you don't even hear his voice? Wie kannst du mit jemandem Beziehung haben, dessen Stimme du nicht hörst? Praise the Lord. Amen. Amen. Two cannot walk together except they are one. Zwei können nicht miteinander gehen, es sei denn, sie sind eins. Your father is speaking. Dein Vater spricht. You are not hearing. Den nicht hört. And he hears you and you are not hearing him. You cannot walk with him. Dann kannst du ihn nicht gehen. Amen. In Hebrew 4, verse 16. Hebrews 4:16. He said, come unto the throne of grace. The throne of grace. The throne of Gnade. Hebrews 4:16. Hebrews 4:16. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 4:16. He said, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Praise the Lord. Hallelujah. Without the throne of grace, without grace, we cannot come before God. Grace is what makes us available to God. Die Gnade macht uns erreichbar für Gott. Without grace, you cannot be called a son of God. Ich kann nicht Sohn Gottes heißen. The law is spiritual. Auch wenn das Gesetz geistig ist. It is carnal. Es ist fleischlich. The law is spiritual. It is carnal. Auch wenn das Gesetz geistlich ist, ist es fleischlich. Praise the Lord. It is spiritual, that's why it's deadly. Es ist geistlich, deswegen ist es tödlich. Anything spirit is danger, is there's danger in anything spirit. Alles, was geistlich ist, hat eine Gefahr in sich. Amen. Amen. The spirit world is so powerful. Weil die geistliche Welt kraftvoll ist. The spiritual world. And that's why, you know, people know that. That's why they're afraid of witches and wizards. Und Leute wissen das. Deswegen haben Angst vor Satanisten und Hexen. No, they are powerless. Auch wenn sie kraftlos sind. They don't have any power. Sie haben keine Kraft. If their father is a loser, what about them? Wenn ihr Vater ein Verlierer ist, was mit ihnen? Praise the Lord. Halleluja. But without Christ, they are powerful. Aber ohne Christus sind sie kraftvoll. Is somebody getting it? That's why the Bible says we wrestle not against flesh and blood, deswegen but against principalities, against powers, against the rulers of darkness. Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalt und Herrschaften. The law is spiritual. It is carnal. It is flesh. Wenn das it is flesh and blood. Gesetz geistig ist, ist dennoch Fleisch und Blut. It works with five senses. That's law. Es arbeitet mit den fünf Sinnen. Praise the Lord. Amen. What you see, how you judge, you know what it sees. Was es sieht. The law judged by what he sees. Das Gesetz richtet nach dem, was es sieht. Grace judge in the spirit, judged by the spirit. Aber die Gnade richtet nach dem Geist. Grace sees the spirit. The law sees the body. Die Gnade richtet. Somebody getting something. Nach dem Geist. Praise the Lord. You know, the law see your color. You are black, you are white. You are under law. Das Gesetz sieht deine Hautfarbe. The law see male or female. Das Gesetz sieht das Geschlecht. Old and young. That's the law. The law see, you know, he see what the five senses control. Though it's spiritual, but he work with five senses. Das Gesetz wird durch die fünf Sinne kontrolliert. Under law, you will see black and white. Black or white. Black life matter. That is under law. Unter dem Gesetz wirst du Hautfarbe sehen und erachten. It should be Christ life matter. Aber es geht darum, dass man für Christus to fight for Christ. It's not about black and white. Nicht für Hautfarbe einsetzen. It's about Jesus Christ and Satan. Es geht um Jesus Christus und those who fight you, it's not flesh and blood. Weil it's Satan that is going Leute, through them. Die Leute, die dich bekämpfen, die dich hassen, das, was sie tun, ist nicht fleischlich, es ist geistlich. Und es ist der Teufel, der durch sie wirkt und handelt. And that's why when you kill one, you think it's over. Another one is coming. But it's never finished. Eine Person tötest, weil sie rassistisch gegenüber dir war, dann musst du aber auch alle anderen töten. Aber du kannst ja nicht jeden Menschen töten. Praise the Lord. In 2 Corinthians 5. Amen. Let us go to 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Look at what the writer of this very place says. Second Corinthians 5. 2. Korinther 5. Who will help us to read? Somebody should help us to read. Verse 16. 2. Korinther 5, Vers 16. Kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch? Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Praise the Lord. Hallelujah. He said, wherefore, henceforth, know we no more after the flesh. We no longer see man after the color. Is it niemand mehr nach der Hautfarbe? Is somebody getting something here? We no longer see man after, you know, the nationality. Wir sehen Leute nicht mehr. Which country are you coming from? Von welchem Land sie stammen? You know, I can remember years ago. You know, when people just say you are American, people are jumping up. You know, all these Aduro people. You know, they are so happy when Germans call them American. Ich kann mich daran erinnern, als wir in Deutschland waren, hat man oft nicht zugegeben, dass man aus Afrika kommt, sondern gesagt, they don't want to be known. Dass man aus Amerika kommt, damit die Leute einen feiern deswegen. Amen. You know, that's flesh. Aber es ist fleischlich. That's Kana. Das ist fleischlich. That's law. Das ist Gesetz. Amen. Amen. You should be seen as a son of God. Aber wir sollten uns als Söhne Gottes sehen. Das ist unsere Freude. Amen. You know, under law you will see nationality. Unter dem Gesetz wirst du Nationalität. The whole system of this world is under law. Das ganze System dieser Welt ist unter dem Gesetz. Amen. Amen. Before they can treat you, before they can do anything, when they size you up. Denn bevor you have known, they have seen you. Sie richten dich nach deinem Aussehen und nach deinen Taten. Amen. Amen. They never judge the spirit, but they judge the outside. Sie richten nicht den Geist, sondern das Äußere. Here is telling us that we are no longer under law. Diese Stelle sagt uns, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. 2. Korinther 5, 16. 2. Korinther 5, 16. Wherefore, henceforth, know we no more after the flesh. Yet though we have no Christ after the flesh, yet now, henceforth, know we him no more. Praise the Lord. Hallelujah. In John 14, the disciples said, show us the Father. Johannes 14 haben die Jünger gesagt, zeig uns den Vater. You know, under law, you will say, show me the Father. Unter dem Gesetz wirst du sagen, zeig Because mir den I don't Vater. Believe you are the Father. Weil ich nicht glaube, dass du der Vater bist. Under law, you will not see Jesus Christ as the Father. Unter dem Gesetz wirst du Jesus Christus nicht als den Vater sehen. It takes the grace of God to see Christ as the Father. Es braucht die Gnade Gottes, um Jesus Christus als den Vater you know, zu sehen. We read Transfiguration last. Wir haben die Entrückung gestern. On Wednesday. Am Mittwoch gelesen. Amen. Amen. The Transfiguration. Die nicht Entrückung, sondern Verklärung. When Jesus revealed the inside. Als Jesus das Innere offenbart hat. And Peter and other, yeah, somebody getting it. He revealed the inside. Er hat das Äußere He said, offenbart. See the inside. Just see a little bit of the inside. Schau dir das Innere an. They said, John, go to John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the flesh, the outside. The outside will never make you to believe Christ. Das Äußere wird dafür sorgen, dass du nicht an Christus glaubst. I thank God for Mary. Ich danke Gott für Maria. That he was able to be able for her to for this woman to believe that Jesus Christ is God. Mm-hmm. Takes the Holy Spirit. Weil dass diese Frau glauben konnte, dass Jesus Christus Gott ist, es brauchte den This small boy is God. Das ist ein kleiner junger Gott. That I can even beat. Den ich sogar zusammenschlagen kann. That said that I send message everywhere. Den ich überall hinschicke. Somebody etwas zu holen, getting it. Look at. First of all, let us go to John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If we read it from one, because it's interesting because of the period we are now. Amen. Amen. Let not your heart be troubled. This is his word for us, for That's you and God me. Don't let your heart be troubled. Don't let anything bother you. Nicht soll uns Sorgen machen. Don't be afraid of anything. Hab vor nichts Angst. Don't be troubled by anything. Macht euch um nichts Sorgen. Don't let your heart be troubled. Dein Herz soll nicht erschrecken. Your father himself is speaking to you here. Dein Vater selbst spricht zu uns hier. Don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Du glaubst an Gott, glaub auch an mich. A lot believe in God, but they say they believe in God, but they never believe in Jesus. Viele sagen, dass sie an Gott glauben, aber sie glauben nicht an Jesus. If you read here, here we tell you who Jesus really is. Die Stelle zeigt uns, wer Jesus ist. Go everywhere in the Bible, tell us who Jesus really is. Und abgesehen davon sagt uns die ganze Bibel eigentlich, wer Jesus ist. In my father's house are many mansions. If it were not so, I wouldn't have told you. I go to prepare a place for you. You know the earth was, you know, it took him 6 days to create things here. Es hat ihn 6 Tage gebraucht, um diese Erde zu erschaffen. How will heaven be where he has been preparing for so long? Wie sieht dann der Himmel aus, den er seitdem vorbereitet? For so long, so many years, thousands upon thousands. You know, if the earth can be like this, wenn die Erde so sein kann, yeah, he has decided, I'm there to prepare a place for you. Is somebody getting it? Let's see. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Amen. It's not a man that should lie. Denn er ist kein Mensch, der lügt. Amen. I will come again. Please be looking at the Bible also. Amen. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Whatever will not make you to make where Jesus is, please reject it. Was immer dich von Jesus Christus abbringt oder dich davon abbringt, da zu sein, wo der Herr dich haben will, verweigere es bitte in Jesus Namen. Anything of this world is not worthy enough to take you away from him. Alles aus dieser Welt ist nicht genug oder es wert, Jesus zu verlassen. Amen. No, John, Matthew 18 said, if your arm offend you, take it out. Jesus sagt, dass wenn dein Arm dir zum Anstoß wird, dann hau ihn lieber ab. It's better you die a beggar than to die a rich man and go to hell. Es ist besser als Bettler zu sterben und zum Herrn zu gehen, als reich zu sterben und in die Hölle zu gehen. Remember Lazarus. Erinnert euch an Lazarus. The rich man Lazarus. Der reiche Lazarus. Reiche Mann und Lazarus. How long was, you know, Lazarus poor? Wie lange war Lazarus arm? Compared the years to how long the rich man have been here. Vergleiche diese Jahre mit der Ewigkeit. He has been here years upon years upon years since then. Er ist immer noch in der Hölle seitdem. That love Lazarus was just a short time. Aber Lazarus Leben, diese Armut war eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. You know, people will choose that of here. Leute werden sich aber eher für den Reichtum dieser Welt entscheiden, weil sie kurzsichtig sind. Amen. There is forever. Aber dort ist es für immer. Here is a matter of time. Hier ist es nur für eine gewisse Zeit. You know, if you are married to somebody that is evil, you know, it's just a matter of time. Wenn wir verheiratet sind, that refuses to see Christ, der sich weigert, Christus zu sehen, ist das nur eine kurze Zeit der Bedrängnis. I'll be praying for her. Weiterhin für die Person, aber weiterhin für die Frau. Preaching the truth. Mann und predige die Wahrheit. Amen. Aber auch it's das a matter of time. Geht irgendwann vorbei. But that place is forever. Aber die Ewigkeit bleibt die Ewigkeit. For I go and prepare a place for you, and I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Christ is not a liar. Christus ist kein Lügner. Amen. He promised you that he's coming again. Er hat uns versprochen, dass er zurückkommt. You know that of Lot again. Lot beispielsweise. You know Lot was preaching and telling them that the end was coming. Lot hat gepredigt und ihnen gesagt, dass none believe him. Dass das Ende kommt und Niemand hat ihm geglaubt. Even that of Noah, the same thing. Bei Noah auch. They did not believe. Sie wollten nicht glauben. So today is not different. Deswegen muss man sich heute nicht wundern, dass Leute nicht glauben. Repent. Tut Buße. And choose Jesus Christ. Und entscheidet euch für Jesus Christus. The next minute might be too late for you. Die nächste Minute kann zu spät sein. Can be too late. Da kann es schon zu spät sein. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4. And whither I go, you know the way. The way you know. Where I'm going, you know. Because you have been my disciple. Denn ihr seid meine Jünger gewesen. You have been my family. Ihr seid meine Familie gewesen. Is somebody getting it? Mm-hmm. So you know the way by this time. Wohin ich gehe. After 3 years. Nach 3 Jahren. Jesus taught them for three and a half years. Jesus hat sie 3,5 Jahre gelehrt. Amen. Mm-hmm. He taught them. And when then verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said unto him, exactly. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto me, unto the Father, but by me. It is only through me and not through Pope you go to the true God. Nur durch Jesus kommen wir zum wahren Gott, nicht durch den Papst. It is only through Jesus Christ and not through Mary you go to the true God. Finden wir den wahrhaftigen Gott. It's only through Jesus Christ and not through Muhammad. Und nicht durch Muhammad. Ah, this religion, the founder of religion, you go to the true God. That only through Jesus Christ. That's what Jesus is saying here. Das ist, was Jesus hier sagt. He did not say, I am a way. He said, I am the way. The only way. Der einzige Weg. And once you say that, people are angry. Wenn wir das sagen, sind Leute aber religion, they are so angry. Sind Leute enttäuscht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 7. If you have known me, you should have known my Father. Also, and from henceforth you know him and you have seen him. From now on, you have known him because you have seen him. Von nun habt ihr ihn gesehen, erkannt, weil ihr ihn gesehen habt. Is somebody getting it? From now on, you have known him because you have seen him. Because I'm here right now with you. Weil ich jetzt hier bin mit euch. Is somebody? Did you know here Jesus? If Jesus is either you are going to believe him or you call him a liar. Entweder glauben wir Jesus oder wir nennen ihn einen Lügner. He is saying, I am the Father. Er sagt, ich bin der Vater. He says, if you from now on you have known him because you have seen him. Und er sagt, von nun an hast du ihn erkannt, weil du ihn gesehen hast. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. Because we believe you are not the Father. Weil wir nicht glauben, dass du der Vater bist. You sweat like us. You are hungry like us. The five senses is telling that this is not the Bedürfnisse Father. Wie wir. Amen. He's having the same problem like us. Er nicht Gott sein kann. It's the biggest problem today. Und das ist das everywhere. If God is God, why is the problem still there? Wenn Gott ist, weshalb ist das Problem? Why am I hungry like that? Deshalb habe ich Hunger. Why am I having Corona? Deshalb habe ich Corona. Jesus did not say there will be no problem. Jesus hat nicht gesagt, dass es keine Bedrängnisse geben wird. He did not say there will be no tribulation. Dass es keine Probleme geben wird. He said in the world you will have tribulation. Sagt, auf der Welt werden wir Bedrängnisse. You will be sick. You will have problems. Krankheit, Dinge werden kommen. Proteins will come to you, but before they come, you already have it. Habe ich schon einen Sieg darüber. That is your victory. Das ist unser Sieg. Visitor come and go. Besucher kommen und gehen. Problem is a visitor. Ein Problem ist nur ein Besucher. Is somebody getting it? Amen. You allow it to be there if you Wir want it to zu, be there. Wir lassen zu, dass es da bleibt, wenn es weiter dort ist. If you can see Christ, it's over with that problem. Wenn wir Christus sehen können, dann ist es vorbei mit dem Problem. It's no problem going that is over with that problem. War nicht die Verabschiedung von einem Problem ist die Lösung von dem Problem. Problem go, problem solved does not mean the end of problem. Dass Probleme gelöst sind, heißt nicht, dass Christ das Ende is the end of problem. Christus ist das Ende der Probleme. Somebody get in. Mm-hmm. Because problem can solve and open the door for another problem to come in. Weil ein Problem kann sich lösen und damit öffnet sich das neue. Neue. Praise the Lord! Philip shall show us the Father, and we will be satisfied. Verse 9, Jesus said unto him, Have I been so long with you, and you have thou, and yet hast thou not known me, Philip? I've been so long with you, and you don't know me, Philip. Warst du so lange bei mir, du kennst mich immer noch nicht. Know him, please. Kenn ihn bitte. He wants you to know him. He marveled if you don't know him. Und es wundert ihn, wenn wir ihn nicht kennen. Er ist verwundert. And it's painful to him if you don't know him. Know your father. Es tut ihm weh, wenn wir ihn nicht kennen. And that's why when things happen, they say it's God, and I say it's not my father, because I know him. Deswegen, wenn Leute versuchen, irgendetwas Jesus anzuhängen, verweigere ich das, weil ich Jesus kenne und weiß, dass das nicht er ist. They say, no, people die, they say it's God, it's his time, it's God that called him. I say, it's not my father. Wenn, it's your God that called him, not my God. Wenn Leute sagen, ja, es war seine Zeit, Gott hat ihn genommen, dann sage ich, das war vielleicht dein Gott, aber es ist nicht mein Gott. My God never killed mein Gott tötet Menschen nicht. He came to save er kam, um Leben zu retten. Jesus, came here, did not Jesus kill kam anybody. Und hier, hat hier niemanden getötet. He is the exact image of God. Und er ist das exakte Ebenbild Gottes. If he never killed, it means God never killed. Tötet Gott nicht. Amen. People die because they choose death. Leute sterben, weil sie sich für Tod entscheiden. If you choose to be killed by death, then death has power over you. Wenn du dich für den Tod entscheidest, weil du dich gegen Jesus entschieden hast, dann ist das deine eigene Entscheidung gewesen. And how do you choose that? Wie entscheidest du dich für den Tod? If you reject Christ and keep on rejecting him and ignoring indem him, wir gegen, you choose that. Indem wir uns gegen Jesus entscheiden. It's not about your fornication, your lie, your stealing. You know how those sins, he has even forgiven you before you committed. Es geht nicht um deine Unzucht, dein Lügen oder dein Betrügen. Dafür hat er dir vergeben. This past sin, the present sin, the future sin, the Lord has forgiven you all. Die gegenwärtigen und die zukünftigen. He's not going to die again. Dafür ist er gestorben. Und er paid the price once, he's not going to pay anybody again. Für alles gestorben. Er wird nicht nochmal ans Kreuz gehen, um für dich zu sterben. You are the one that is surprised when you sin. Du bist derjenige, der verwundert ist, wenn du sündigst. Aber he has forgiven you all. Er hat dir alles vergeben. But your conscience. Aber dein Gewissen. Satan will fight you. Der Teufel wird dein Gewissen angreifen. And the people full of religion will fight you. Und die Menschen, die voll von Religion sind, werden dich angreifen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said unto him, Have I been so long time with you? And yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Very painful. Amen. Amen. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the work. He works. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else, believe me for the very works. Praise the Lord. Hallelujah. You know, working, you know, under law you work with five senses. Unter dem Gesetz wirst du mit den fünf Sinnen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You will not see the Father if you are under law. Wir werden den Vater nicht sehen, wenn wir unter dem Gesetz sind. Yeah, they were under law. Hier waren sie unter dem Gesetz. Amen. Amen. See, Jesus is information. Jesus zu sehen ist Information. But see, Christ is revelation. Aber Christus zu sehen ist Offenbarung. Amen. There's a difference between Jesus and Christ. Es gibt einen Unterschied zwischen Jesus und Christus. The outside, the body is Jesus. Das Äußerliche ist Jesus. Allah see Jesus, they never see Christ. Jesus, aber sehen nicht Christus. It's like if I bring a present for you. So, als ob ich a wrapping, you know, the wrapping sheet can be so beautiful. Und das Geschenkpapier kann wunderschön. The carton aussehen. Can be so good. Diese Schachtel so, sieht so schön beautiful. Aus. But the gift inside is the real gift. Aber das Geschenk ist das Geschenk. The carton is not the gift. Die Verpackung ist nicht das Geschenk. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Allah see the outside, but Viele they never see äußere, the inside. Aber sie nicht das Innere. Salvation is in the inside. Errettung ist im Inneren. Until the Holy Spirit help you to see the inside, you Jetzt are not saved. Wenn der Heilige Geist dir hilft, das Innere zu sehen, sind wir errettet. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And seeing the child is information. Und das Kind zu sehen ist Information. For you to see the Son is revelation. Aber dass wir den Sohn erkennen, das ist Offenbarung. Amen. Amen. For Mary to see Jesus Christ as God. As God the Son is revelation. Dass Maria Jesus als Gott den Sohn sieht, ist Offenbarung. Praise the Lord. Hallelujah. You know, naturally, a son and a father are two different people. You know that. Natürlich gesehen, ist ein Vater und Sohn zwei verschiedene Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Naturally, a son and a father, they are two different Vater people. Und zwei But in the spirit, they are one. Aber im Geist sind sie eins. That's what Jesus is saying das here. Ist, was Jesus hier sagt. Look at John 10, 30. Johannes 10, 30. Praise the Lord. Hallelujah. John 10, 30. Johannes 10, 30. I and my Father are one. Amen. The Son and the Father, they are one. Der Sohn und der Vater, sie sind eins. Remember God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Same God. Amen. We are one and not two. Naturally, if you know a son and a father are two people, two different people. Aber natürlich gesehen sind But in Christ, what? Christ is saying we are one. Unabhängige Personen, aber Königreich Gottes sind sie eins. You know, Jesus never sees things in the flesh. Jesus hat Dinge nicht im Fleisch but in gesehen, the spirit. Sondern im Geist. Never. That's why we have to learn of him. So sollten wir von ihm lernen. Don't see things in the flesh, see things in the spirit. Wir sollen Dinge nicht fleischlich sehen, sondern im Geist. Amen. Amen. Because you know what is in the spirit is greater than what is outside. Was im Geist ist, ist größer als das, was draußen ist. And he wants us to bring what is in the spirit here. Und er will, dass wir das, was im Geist ist, ins Physische bringen. Your will be done in heaven. Sein Wille geschehe im Himmel. Your will be done on earth as it is in heaven. Mm-hmm. Auf Erden so wie im Himmel. Earth should respond to heaven. Die Erde soll auf den Himmel reagieren. What is in heaven should come here. Was im Himmel ist, soll sich hier auf Erden manifestieren. We don't follow what is here, we follow what is in heaven. Wir folgen nicht dem, was hier auf Erden ist. How do you do that to remember Christ? Und das tun wir, indem wir uns an Christus erinnern. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What he did for you. Was er für uns getan hat. The victory he gave you already. Den Sieg, den er uns schon gegeben hat. That you are already saved. Dass wir schon errettet sind. God children, we don't beg for forgiveness. Kinder Gottes, wir betteln nicht um Vergebung. We thank our Father for forgiveness. Wir danken dem Herrn, dass er uns vergeben hat. Be full of thanks. Sei voll von Danksagung. Thank him always. Danke dem Herrn ständig. For loving somebody like dass jemand wie dich liebt. That cannot even keep to your words. Der hat sich noch nicht mal an seine eigenen Today you are here, tomorrow you are there. Heute. Upon all, he still loves you. Morgen bist du da hinten und dennoch liebt er dich. It's not our father, I'm sorry. No, just thank him for loving, for keep on loving somebody like you. Bedank dich einfach bei ihm, dass er jemand wie dich liebt. He wants you to bring what is in the spirit outside. Er möchte, dass wir das, was im Geist ist, ins Physische bringen. Bring heaven here. Den Himmel hier hinbringen. Learn to see things in the spirit. Lernen, Dinge im Geist zu sehen. Praise the Lord. Hallelujah. Quickly go to Matthew 22. Matthäus 22. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 22. Amen. Amen. From verse 42 to 45. Matthew 22 from verse 42. Matthäus 22, 42. Amen. Amen. He says, saying what? Say, what think ye of Christ? Whose son is he? Whose son is Jesus Christ. Dessen Sohn ist Jesus Christus. They say unto him, the son of David. Sie haben zu ihm gesagt, der Sohn David. In the flesh is the son of David. Im Fleisch ist das auch so. David is the grandpa. Amen. Weil David sein Uropa. Amen. Great grandpa. Amen. No, from it's coming from that. From that, you know, from that lineage, amen. Von dieser, Linie. He said unto them, how then doth David in the spirit call him Lord, saying, David called his great grandson Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make their, your enemy your footstool. If David they call him Lord, how is he his son? Praise the Lord. Hallelujah. The spirit is greater than the flesh. Der Geist ist größer als das Fleisch. Amen. Amen. Learn to see things in the spirit. Gerne Dinge im Geist zu sehen. Your victory is in the spirit. Denn dein Sieg ist im Geist. Seeing outside is information. Das Äußere zu sehen sind Informationen. For you to see inside is revelation. Aber was du das Innere siehst, das ist Geist. Remember Matthew 16. Erinnert euch an Matthäus 16. Amen. Amen. Who do men call me? Think I am. Mich die Menschen. Some said Elijah. Some said Elijah, so they come out, they call different prophets. Sie haben verschiedene Propheten. No, you can't be only right prophet. You are a good man. Du bist ein Prophet. No, the Muslim today, they call him good man. Muslim nennen ihn einen guten Menschen. He's very good. Er war ein sehr guter Mensch. Sagen sie von Jesus. Amen. It takes revelation to see Jesus aber as the true God. Jesus als den wahrhaftigen Gott zu sehen. Amen. And Jesus mentioned something like that in just Matthew 16. Let's go there and see it a little bit. Amen. Amen. Just verse 13 to verse 19. Matthew 16. Amen. Amen. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I the Son of Man am? And they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, and one of the prophets. That's what people still believe to the religious people. Das ist, was religiöse Leute immer noch glauben. Amen. He said unto them, but you, what about you? Is it euch? Now it's no longer about what they believe, but what do you believe? Geht schon das, was sie glauben, was glaubst du? God children, who do you believe? What do you believe was about Jesus Christ? Was über Jesus Christus? Amen. Amen. He said unto them, but who say ye that I am? And Simon Peter answered, Ralph, can you help us to read verse 16? Matthäus 16, Vers 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Amen. Praise the Lord. Amen. Revelation comes from the Holy Spirit. Offenbarung kommt vom Heiligen Geist. Peter was, you know, the inside was revealed to Peter. Das Innere wurde Petrus offenbart. Amen. And I say unto you, there are Peter, and upon this rock I will build my church. And the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom. You know, just because of one revelation. Einfach nur wegen einer Offenbarung. Amen. Look at what Jesus is saying concerning Peter. Guck dich an, was Jesus wegen Petrus sagt. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. How many revelations do you have today? Just so many. Just one revelation. Look at what is coming out from it. Eine Offenbarung, so viel kommt daraus. Is somebody getting it? Jesus used two terms to describe himself. Jesus hat zwei Begriffe benutzt, um sich zu beschreiben. The Son of God and the Son of Man. Der Menschensohn und der Sohn Gottes. That is who you are today. Das sind wir heute. You are the Son of God if you are saved. Wir sind Söhne Gottes, wenn wir errettet sind. You are the Son of Man because your parents gave birth to you. Wir sind aber auch Menschensöhne, weil wir von unseren Eltern hier auf diese Welt geboren Amen. Sind. The Son of God means is the God side of him. That's the God side of you mean the Son of God. Die göttliche Seite von uns ist der Sohn Gottes. The Christ in you is the Son of God. Ist der Sohn Gottes. The Son of Man means this is the body. Der Menschensohn heißt, dass das der Körper ist. Your parents, they are the parents of the body. Deine Eltern sind die Eltern des Körpers. Amen. But you know, Christ is the parents of the inside. Ist die Eltern des Geistes. Amen. Amen. The inside is greater than outside. Und das Innere ist größer als das Äußere. The outside is going to die. Das But the inside is forever. Aber das Innere lebt für immer. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. You are not different from Christ. Ist nicht anders als Christus. Praise the Lord. Hallelujah. What you can see is information. Was wir sehen können, sind Informationen. Revelation is you believe. Offenbarung bedeutet, dass wir glauben. How you see revelation is by believing. Offenbarung sehen wir, indem wir glauben. Again, not the difference between the child and the son. Kennen den Unterschied zwischen dem Kind und dem Sohn. Isaiah 9, verse 6. Please quickly go there. Isaiah 9, verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. Jenny will help us to read. Not Jennifer, but Jenny. Isaiah. Isaiah 9. Isaiah 9. Verse. Erklärung der Herrschaft und der Schraube. Ah, you are very fast. I love that. Amen. Let's see. Yes, yes, you can read one. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Praise the Lord. Hallelujah. For unto us a child is born. Is somebody getting something here? Unto us a child is born. Unto us a son is given. A son is not born. A son is given. It's a gift. Sohn ist nicht geboren, sondern gegeben. The child, that is the body, is born. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Don't be confused between the body, that's the son, the child and the son. Wir müssen the body and the spirit. Körper und Geist auseinanderhalten können. A child is born. Ein Kind a son is given. Mein Sohn ist gegeben. And the government shall be upon his shoulder. Amen. Mm-hmm. And his name shall be called Wonderful. Look at that. All these names are Jesus Christ's name. Das sind die Namen von Jesus Christus. Wonderful, Counselor, the Mighty God. Mm-hmm. The Everlasting Father, the Prince of Peace. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Mary is the mother of the child. Maria ist die Mutter des Kindes. But not the mother of the son. Aber nicht die Mutter vom Sohn. So also you today. Genauso wie wir. You are the mother. You know your parents is of. They are the mother of the body. Unsere Eltern sind die Eltern des Körpers. Go to 1 Peter. 1. Peter. 1 Peter 1:22-28. And later we go to John 1 again. Amen. 1 Peter 1:22 to the end. 1. Petrus 1. Praise the Lord. Hallelujah. He says, since you have purified your soul in obeying the truth, through this through the Spirit. It is the Spirit that purifies your soul. Es ist euer Geist, der eure Seele reinigt. For your soul to be clean, damit eure Seele gereinigt ist, dafür braucht es den Geist. The truth is the Spirit that purifies your soul. Die Wahrheit ist der Geist, der eure Seele reinigt. Is somebody getting something? Amen. The truth is Christ's truth is not flesh and blood. It is Spirit. Die Wahrheit von Christus ist Geist und Leben. It's not flesh and blood. Und nicht Fleisch und Blut. You believe it. That is how you purify your soul. Wir glauben daran und so reinigen wir unsere Seele. Believing the truth is how you renew your mind. Indem wir die Wahrheit glauben, so erneuern wir unsere Gedanken. You believe it and you act on it. That's how you renew your mind. Und erneuern unsere Gedanken danach. Praise the Lord. Halleluja. And then he said, let me read it again. Since you have purified your soul in obeying the truth, through the Spirit, unto unfeigned love of the children of the brethren, see that you love one another with pure heart, fervently. That you love one another with pure heart. Mit reinem Herzen. Pure heart. That is Christ's heart. Das ist das Herz von Christus. A heart that is full of Christ. Ein Herz, das voll von Christus ist. That is the pure heart. Das ist das reine Herz. The pure heart is not what man call good heart today. Das ist nicht das, was der Mensch als reines Herz bezeichnet. The pure heart is a heart that is full of Christ. Es geht um ein Herz, was voll ist von Christus. That you see the Christ, the one another. Dass man Christus einander sieht. Amen. You choose the Christ in one another. Wir entscheiden uns für Christus miteinander. Amen. Amen. You know, if two people do the same thing, wenn zwei Leute das Gleiche tun, if you say the same thing, and you know, I'm going to see who is speaking, who Christ is speaking through. Wenn zwei Leute das Gleiche sagen, muss ich erkennen können, wer spricht aus sich selbst heraus und wer spricht aus Christus? Two people can say the same thing. Zwei Leute können das Gleiche sagen. And one is Christ that is speaking through one, and the other Satan is speaking through that. Bei einer Person ist es der Teufel, der durch sie spricht, und bei anderen Person ist es Christus. We can do the same thing, like helping. We can help the same, you know. We can call somebody. You help that person and I help that person. Ich kann jemandem helfen. Do the same thing. Und du kannst jemandem helfen. You allow Christ to go through you. Du tust das. Christ is the helper. Weil Christus ist durch dich. But I am the helper on the other side. Aber der anderen Seite. Are you getting something? Tue ich es aus dem Fleisch. Praise the Lord. Hallelujah. Your faith love of the brethren. He says, see that you love one another with a pure heart, fervently. It's a command from the Lord. Amen. It's not they must love me, but you love them. Even they don't love you. Is somebody getting it? It's not after they love me. It's not, you know, we want to, sometimes, it's like I was talking to a brother. Ich habe zu seinem Bruder gesprochen. He said, yeah, they are to call me. I said, it's not, now I'm not talking to them, I'm talking to you. Und er hat gesagt, you play your part. Sie müssen mich anrufen, aber ich habe gesagt, es geht nicht um die anderen, sondern es geht um dich. Du musst deine Rolle spielen. You play your part, forget about their part. Du musst deine Sache machen. You know, sometimes we are so occupied with their own part. Manchmal sind wir so beschäftigt mit that we cannot even do our part. Dass wir unsere Aufgabe vergessen. It hinder us from, you know, just doing our part. Es hält uns davon ab, unsere Aufgabe zu machen. Let your part be your part. Lass see your Aufgabe part. See, it said love them. It did not say they must love you before you love them. Da steht nicht, dass du musst erst lieben, or you force them to love you. Oder dass du sie zwingen musst, dich zu lieben. Amen. Praise the Lord. Amen. Then to verse 23. Be born again, not of corruptible seed. We were once born into this world by our father and mother, but we are now born into Christ's world by God Himself. Geboren von Menschen, aber jetzt sind wir geboren aus Gott. Amen. We are born again, not of corruptible seed. Wir sind geboren aus unvergänglichen Back Namen. Auf incorruptible. To be born into this world is with corruptible seed. In diese Welt geboren zu sein, heißt mit einem vergänglichen Samen geboren zu sein. Because you are not born with salvation. Weil wir nicht mit der Errettung geboren sind. Did somebody get you something? If you die like that, you are going to hell. Wenn wir einfach so sterben, gehen wir in die Hölle. Until you are born by incorruptible seed. Wir müssen geboren sein aus unvergänglichen Samen. Amen. Amen. To be born into this world is the corruptible seed. Ist durch vergänglichen Samen. And that seed is going to be destroyed. Und dieser Same wird zerstört werden. Until you are born into a Christ world with incorruptible seed. Geboren sein in das Königreich and Gottes forevermore. Aus unvergänglichen Samen, was Amen. He said, by the word of God which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Amen. Praise the Lord. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Amen. If John 1, you know, if goats give birth to goats, dog give birth to a dog, a god give birth to gods. Tiere, can you remember that? Sie bären ihresgleichen und genauso auch Menschen 1. Und genauso auch Gott. God to God. Von Gott zu Gott. John 1. Johannes 1. He said, but as many as receiving from verse 12. To them gave he power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Which we are born not of the will. Praise the Lord. Hallelujah. Not of flesh, not of blood, nor of the will of the flesh. To be born naturally is to be born, you are born by the blood and by the will of the flesh. Natürlich geboren zu sein, ist aus Blut und dem Willen des Fleisches geboren zu sein. Remember when Jesus spoke to Nicodemus. Nicodemus? Who was that? John 3. Amen. Jesus zu Nicodemus gesprochen hat. Praise the Lord. Halleluja. So Nicodemus, you have to be born again. Er hat zu Nicodemus gesagt, du musst wiedergeboren werden. He said, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Praise the Lord. To be born of God. The born sign of God. Amen. Amen. Your spirit is who you are. Dein Geist ist das, was du bist. And that's why you are not afraid of whatever is outside. Deswegen haben wir keine Angst vor dem, was draußen ist. The body is afraid of whatever is outside. Der Körper hat Angst vor dem, was draußen ist. No. People are afraid of everybody. Leute haben Angst vor jedem. Amen. You cannot even touch anybody. Kannst niemand mehr berühren. Because their body is who they are. Weil dieser Körper das ist, was sie sind. Amen. That is what they believe. Das glauben sie. The Bible says you are spirit. Und wie gesagt, wir sind Geist. You have a soul. Wir haben eine Seele. You only live in the body. Wir leben einfach nur in einem Your Körper. Body is earth suit. Unser Körper ist ein Erdanzug. Your body is not who you are. Unser Körper ist nicht das, was It's du like your dress you are wearing. That is not your body. Your body is more important than your dress. Whatever you are wearing, your suit or your ist nicht wir. Wir können Amen. Das wechseln. You are going to change it. Und du wirst deinen Körper wechseln irgendwann. That's why your body is more. That your body is who you are compared to your clothes that you are wearing. Und im Vergleich zu deinen Klamotten bist du ja sogar eher dein Körper. So also. Compare, you know, your spirit and your body. Your spirit is who you are. Und genau im Vergleich zu deinem Geist bist du dein Geist und nicht dein Körper. Your spirit, the part of you that will never die. If even you are not, you are saved, it will not die. Dein Geist wird niemals sterben, ob du errettet bist oder nicht errettet bist. Amen. Amen. If you are not saved, you are going to, it's going to be in hell forever. Wenn du nicht errettet bist, wird dieser Geist und diese Seele für immer in der Hölle brennen. You know, sometimes, you know, it's good for us to think how hell will be. Manchmal ist es gut, dass wir uns daran erinnern, was die Hölle bedeutet für den Menschen. You know, if you get just a finger on your cooker, wenn wir den Herd anmachen oder eine Kerze just a little finger, und unseren Finger in diese Flamme legen, let it, you know, the pain, und diesen Schmerz verspüren, you know, to talk of all the body going there. Das wird mit dem ganzen Körper sein. I cannot even imagine. Und es wird noch viel, viel schlimmer sein. Das ist der physische Schmerz, geschweige denn the der pain. Mentale Schmerz. Because the spirit, God did not create the spirit to die. Denn Gott hat den Geist unsterblich gemacht. The spirit is going to live forever. Er wird für immer leben. Is he there with Christ or entweder bei Christus oder in der Hölle. And that is why it's so good for somebody deswegen to be gut, dass wir errettet sind. And that is why it should bother you when your family, your parents, your brothers and sisters, they are not saved. Deswegen sollte es uns zu denken bringen, wenn unsere Geschwister, unsere Familien nicht errettet sind. Because you will not love to see them in hell. Weil du wirst es nicht lieben wollen, that sie in der Hölle zu sehen. Heavy. Dieser Schmerz ist unbeschreiblich. Somebody getting it. And that is why, please, help them, be there for them. Deswegen hilf ihnen, preach the gospel, preach the truth for them. They might hate you for preaching the truth. Amen. But preach it to them. The Holy Spirit is in charge. That we help, that we use the truth to bring them out of that destruction. Um sie aus dieser Zerstörung rauszubringen. They might not like it. They might fight you for it. Und sie werden dich deswegen bekämpfen. But hold on to Christ. Aber du halte an Christus fest. Keep on praying for them. Just like Papa said to them, we should not be tired of praying genauso for them. Genauso wie Papa gesagt, dass wir das Beten nicht satt haben sollen. Amen. Amen. We should not be tired of praying for them and telling them the truth. Dass wir das Predigen both nicht satt haben together. Sollen. Beides soll Hand in Hand. Because you will not love to see them here. Weil es wird uns nicht gefallen, sie verloren zu sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Luke 1. Lukas 1. You know, two names. Jesus has two names. Jesus hat zwei Namen. I really want to go there because of time. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The time has nearly come. Amen. Amen. Jesus has two names. Jesus hat zwei Namen. You know, Lukas 4. Lukas. Luke 1, from verse 26 to 35. Luke 1. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 26 to 25. Luke 1, 26 to 35. And in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God into a city called Galilee, named Nazareth, to a virgin exposed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. You know, it's not because Mary was a virgin. Das war nicht, weil Maria eine Jungfrau war. It was because Mary was favored. Sondern weil Maria begünstigt war. Amen. Amen. You know, that it was a virgin was a sign for them, for unbelievers. Dass sie eine Jungfrau war, das war ein Zeichen für die Ungläubigen. They always want to see that work before they believe. Sie wollen immer. We don't need anything to. We don't need to see anything before we ein believe. Ein Zeichen Christ. Sehen, bevor sie glauben können. Aber wir brauchen kein Zeichen, bevor wir Jesus Christus glauben. They always need. You know, they cannot see your spirit. They want to see the house you are living before they believe you are really rich. Sie können deinen Geist nicht sehen. Sie wollen das Haus sehen, den Kontoauszug, das Auto, bevor sie glauben, dass du wirklich reich bist. If you look at Joseph, there was nothing to show. Aber bei Josef gab es nichts, was er zeigen konnte. But that does not mean he was not a prosperous aber man. Aber es heißt nicht, dass er kein wohlhabender Mensch war. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And the angel came in unto her and said, hey, thou art highly favored. Can you see? The favor, that is grace. Diese Gunst, die auf ihrem Leben lag. The grace, Gnade, it was because of grace. Und es war wegen Gnade. That Mary gave birth to Jesus Christ. Hat Maria Jesus das Leben geschenkt. Amen. Amen. It was the grace of Christ. Es war die Gnade. It's our grace. No one. Ohne Gnade ist niemand würdig. That you are a virgin does not mean you die does not mean you make heaven. Nur weil du eine Jungfrau bist, heißt das nicht, dass du in den Himmel kommst. With your virginity, you go there. Dann gehst du da mit deiner Jungfräulichkeit rein in die Hölle. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at this saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary. For thou hast found favor with God. Amen. It was the favor that is the victory. Es war die Gnade, die der Sieg war in dieser Geschichte. We are to see the favor. Wir sollen die Gnade sehen. Amen. Amen. Don't walk by flesh. Don't walk by five senses. Wir sollen nicht durch die fünf Sinne wandeln. You know, people praise Mary today. Leute verehren Maria heute. Amen. But Jesus never praises even his mother. Aber Jesus hat noch nicht mal seine Mutter geehrt. Amen. Oder gepriesen. He introduced the Holy Spirit. He did not introduce his mother. Er hat den Heiligen Geist vorgestellt, aber nicht Maria. Because he was not in flesh. Once he comes to Christ, not in flesh. Bei ihm ging es schon das Fleisch. He never allowed the flesh to be on the way. Er hat nicht zugelassen, dass das Fleisch im Weg stand. I wish we can live that life. The life of Christ. Das Leben von Christus. Okay, Eva, can you help us to read verse 30? Vers 30. Of Luke 1. Lukas 1, Vers 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Amen. Thank you. And behold, thou shalt conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. You know this name, Mary named him Jesus. Maria hat ihn Jesus genannt. The angel said, you are going to call the child Jesus. Der Engel hat gesagt, du wirst das Kind Jesus nennen. You are going to call him Joshua. Du wirst ihn Joshua nennen. Yeshua. Which means savior. Das heißt Retter. Amen. Amen. Amen. That is the name you are going to call the child. Du wirst das Kind nennen. He says you are going to name the child, but not the son. Du wirst den das Kind benennen, aber nicht den Sohn. The son is already named. Denn der Sohn hat schon einen Namen. He is Christ. Er ist Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 32. He shall be great and shall be called the son of the highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Praise the Lord. Hallelujah. That the child will be called Jesus. That is the body. Amen. Amen. The child will be called Jesus. That is the body. Das Kind wird Jesus genannt. Das ist der Körper. The Spirit, Christ. Aber der Geist, Christus. These two, they are two different things. Different people. Sind zwei verschiedene Leute. Amen. Amen. I use the box as an example. Ich habe die Box als Beispiel genannt. You know, if you pass through this house and believe you know this house, you don't know this house because you have never even been in. Wenn du jeden Tag an diesem Haus vorbeigehst und dann sagst, dass du dieses Haus deswegen kennst, dann bist du ein Lügner. Religion see Jesus. Religion sieht Jesus. The Christ kingdom see Christ. Aber das Königreich von Christus sieht Christus. It makes the difference. Das macht den Unterschied. Without his grace, you cannot see Jesus. You cannot see Christ. Ohne seine Gnade können wir Christus nicht sehen. Without Christ, there is no true grace. Ohne Christus gibt es keine wahrhaftige Gnade. The kingdom of this world. Das Königreich dieser Welt. His grace is fake. Der Gnade ist eine verfälschte Gnade. Christ is the only true grace. Aber Christus ist die wahrhaftige Gnade. In Titus 2:11, the period of the Holy Spirit is grace for all. Amen. In Titus geht es um die Gnade, die allen Menschen erschienen ist. Amen. He said, the grace of God is revealed to everybody. Die Gnade it's Gottes all. Ist allen Menschen erschienen. It's not only for believers, nicht but nur for den Gläubigen, everybody. Sondern für jeden ist sie erhältlich. That is the period we are now. Das ist die Zeit, in der wir this period is the period we are now, the period of the Holy Spirit. Zeit, is the period of grace for everybody. Das ist die Zeit der Gnade. In Old Testament, it was for the few. Und früher im Alten Testament, im Alten Bündnis, war es nur für einige. You can see here, because the New Testament started from Acts of Apostle, not from Matthew. Denn das Neue Testament, das Neue Bündnis, hat in Apostelgeschichte angefangen. You can see here, it said, you know, Mary was picked. You know, highly favored by grace. Maria wurde auserwählt. Then Exodus 33. Quickly go there, please. Exodus 33. 2. Mose 33. Praise the Lord. Hallelujah. Exodus 33. 2. Mose verse 17. 33. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight. And I know thee by name. Because of grace, I will do them. Grace is the doer. Grace is the victory. Without grace, no one can stand before the Lord. Moses found grace before God. Without grace, no man can walk with the true God. Ohne Gnade kann niemand mit dem wahrhaftigen Gott gehen. You know, we are talking about some few things in Bible studies yesterday. How many of you were in Bible studies? Über einige Sachen in der Bibelstunde gesprochen. How many of you were there? Please raise up your hand. Wie viele von please euch waren in der Gemeinde, in Bible studies? Lernt bitte in der Bible study dabei zu sein. Amen. Amen. All of you. Amen. You know, sometimes I think that people are too young, but I can see that you are not even too young. Manchmal denke ich, vielleicht ist es für ein paar noch zu früh in der Bible study. Study mit bei zu sein, aber ihr seid es nicht. It's good that you are all there. Amen. Gut, wenn ihr dabei seid. Because iron sharpens iron. Denn Eisen schärft Eisen. Amen. Amen. You are not here there for your sake. You are there for Christ's sake. Um deines Willen, sondern um Christus Willen. So if anybody is going to hurt you, he's going to hurt Jesus Christ. Wenn jemand dich dort verletzt, dann verletzt er. Whoever is going to fight you, there is going to fight Jesus Christ. Wer auch immer dich dort bekämpft. Because everything done there is Christ that is there. Denn alles, was dort gemacht wird, belongs to him. Gehört Christus. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. All of you should be there. Should wir be alle part sollten of Teil it. Der Bible study sein. Amen. Amen. Learn to be there, please. Lernt da zu sein. It's important for us. Und amen. For you especially. That's what the Lord said. Amen. If you look at Genesis, okay, yes, before I go further, you know, people talked about, I heard the discussion, what Obi ever brought concerning can somebody hear? If a Muslim answer this? Not that of Muslim. That, okay, yeah, it seems it is, yeah. That, because I did not, my concentration was not about the Muslim. That if unbeliever, for example, somebody point gun on your head and say, if you confess Jesus Christ, Das Beispiel, es ging darum, dass wenn jemand dir eine Waffe... It's not about Muslims, it's about confessing something else. Wenn jemand dir eine Waffe ins Gesicht hält und dir sagt, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann knall ich dich ab. Wenn du nicht zu Jesus Christus gehörst, verschone ich dich. You know, and this person is born again. Und diese child of God, truly born again. Die gerade bedroht wird, ist ein Kind Gottes, ein wahrhaftiges Kind Gottes. Not with mouth, nicht nur mit dem Mund, but in the heart. Sondern im Herzen. The Bible said, with the heart man believe. Die Bibel sagt, mit dem Herzen glauben wir, und mit dem Mund bekennen wir. Amen. Amen. And so if somebody put gun on your head and say, I will blow your head off, if you confess, if you reject Christ. Und wenn jemand sagt, ich werde dich abknallen, if wenn du dich zu Jesus bekennst und nicht verweigerst, and you confess, you reject Christ, and they free you. Und du verweigerst dann Christus und sie lassen mich gehen. And you know, somebody, you know, we want to say, okay, that because he reject Christ, he is no longer saved. Wir könnten jetzt sagen, weil diese Person Jesus Christus verweigert, ist sie nicht mehr errettet, weil sie das aus Angst gemacht hat, beispielsweise. You know, it's what you do by faith and not by fear. Aber es geht um das, was wir durch den Glauben tun und nicht durch Angst. I don't know if somebody is getting something here. Amen. If you are, you know, if you go to the Bible says, wherever they take you, wherever you are. Wherever you sind. Amen. Amen. And you know, he said you should not be afraid of what you are going to speak. Sollen wir keine Angst haben vor dem, was wir sagen werden. Because the spirit of your father is the one going to speak through you. Weil der Geist deines Vaters durch dich sprechen wird. God's children never speak without the spirit of their father if you are truly born again. Kinder Gottes sprechen nicht außerhalb des Geistes ihres Vaters. And your, the spirit of your father can speak something that the world, religion will say is bad. Und der Geist deines Vaters kann durch dich sagen, was Religion als Verleugnen ansieht. Amen. God, you know, Christ is not looking for a superior vessel. Christus sucht nicht nach einem würdigen Gefäß. No one is superior. Denn niemand ist würdig. He's looking for a surrendered vessel. Er sucht nach jemanden, der sich demütigt. He's not looking for somebody that is not a sinner. Er sucht nicht nach jemanden, der kein Sünder ist. He's looking for somebody that is a sinner that he can, you know. He's looking for somebody that is not qualified. He's not looking for somebody that is qualified. Er sucht nach den Unqualifizierten. He's looking for somebody that is not qualified that he will qualify. Die er qualifizieren kann. I don't know if you get it. Praise the Lord. Halleluja. He qualifies you. Er qualifiziert uns. You know what we call sin? He died for all. Wir Sünde nennen, dafür ist er gestorben. From A to Z. Von A bis Z. Amen. What man calls sin today. Was der Mensch Sünde nennt heute. But it is what he calls sin that he did not die for. Aber das, was er Sünde nennt, dafür ist er nicht gestorben. That is rejecting him. Das heißt, ihn zu verweigern. Amen. Ignoring him and continue to ignore him. Ihn weiterhin zu ignorieren. Amen. But all others, he died for all. Aber für alles andere ist er gestorben. There was a time somebody, you know, some group of people, they asked me that if somebody died, you know, after being born again, somebody, let me put it this way, once somebody is born again, he said, then this person now fornicate or steal or kill, and now they kill that person because of what he did. With that person, though he's born again, with that person make heaven. I said, why not? Man hat mich gefragt, dass wenn jemand eine zum Beispiel Unzucht begangen hat oder gerade von einem Raubüberfall kommt, den er selber getätigt hat, und bei diesem Raubüberfall ins Leben kommt oder während, nachdem er Unzucht begangen hat, gerade auf dem Weg nach Hause ist und überfahren wird und dann tot ist, kommt er dann zu Jesus oder nicht? Und ich habe gesagt, diese Person ist bei Jesus. I said, why not? Gefragt, the payment is greater than the sin. Die Bezahlung ist größer als die Sünde. All the sin you are going to commit, you have paid for everything. Jegliche Sünde, die du tun wirst, dafür hat er bezahlt. That's grace. Und das ist Gnade. Without grace, no one can stand before him. Ohne Gnade kann niemand vor ihm bestehen. The problem with man is they compare sin to sin. Das Problem am Menschen ist, dass die Sünde they compare people to people. Dass sie Menschen mit Menschen vergleichen. Amen. They call there are things they call sin. They never call rejecting Christ sin. Aber Jesus verweigert. Have you ever seen somebody say rejecting Christ is a sin? Sünde. They don't say it's your choice, it's your life. Sie sagen einfach, das ist deine Entscheidung, das ist dein Leben. Jesus said, not believing me is the sin. Aber Jesus sagt, mir nicht zu glauben, ist die Sünde, die auf eurem Kopf liegt. Praise the Lord. Amen. Amen. You want to ask question? No, I was not sure bei dem Mann, wenn man ihn halt ne, die Waffe vom Kopf hält, ne, wenn er halt aus Angst spricht. Da habe ich jetzt aber den Teil nicht ganz verstanden, ob das jetzt... That if that person speak of fear, yeah. Auch out of fear. It is not speaking out of fear alone. You know, definitely if somebody point a gun on your head, yeah, you are going to be in panic. Mm. Wenn jemand dir eine Waffe vors Gesicht hält, wirst du in Panik verfallen. Amen. And some of us can easily remember Jesus Christ. Und but some of us werden we cannot, schneller we are not fast in it. Und andere eher nicht. Amen. But Jesus said, don't be afraid. If they go to point gun, go to Matthew. Go to Matthew. Matthew. Praise the Lord. Matthew 11. Matthew 11. I think so. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Matthew 10, not 11. Matthew 10. Matthew 10. From verse 10. Verse 10. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in the synagogue. Matthews? Sorry, yeah. Mommy. Matthew 10:10. Matthew 10. Is it not Matthew 10? Verse, which verse? From verse 16. Sorry, from verse 16. I don't know. Then. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in the synagogue, in their synagogue. And you shall be brought before governors and kings for my sake, for mine, for a testimony against them and the Gentiles. They are going to point gun to your head because of Christ. Sie werden dir eine Waffe vorhalten wegen Christus. Amen. Amen. It's part of it. Amen. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. Praise the Lord. Hallelujah. For it shall be given you in that same hour what you shall speak. You know what you are going to speak is not coming from you. Was du sprechen wirst, kommt nicht von dir. Yeah, we thank you. Amen. Amen. For it is not you that speak, but the spirit of your Father which liveth in you. You know, the spirit of Christ that lives in you is the one going to speak. Der Geist von Christus. So what you are going to speak should never bother you. Wird durch euch sprechen. So you are going to speak. You are going to allow whatever you have inside. He can't say, just pray the prayer. They want you to pray and get out of it. You understand me? He can say what they want. Give them what they want and get out of it. He can say. Und kann beispielsweise sagen, ja, sag, dass du nicht an Jesus glaubst oder sag, dass du an etwas anderes glaubst, und geh da weg. Is somebody getting it? You know. If you live, if you, if you renounce God, wenn du Gott wieder sagst, you can never come back to God. Kannst du niemals wieder zurück zu Gott. That you are able to come back to God does not, it means you did not even renounce Him. Aber dass du wieder zurück zu Gott kommen kannst, heißt, dass du ihn nicht widersagt hast. Amen. You are living. Secondly, you're coming back to God. It's not by you. Exactly, it's not by you. You understand me? Not coming back to Christ is not by you. But there's one thing you have to notice, please. If somebody renounce God, until you are matured, you can never renounce God. No matter what you say, you cannot renounce God. I don't know how to even. Wenn deine Beziehung zu Jesus Christus noch nicht so stark ist, dann, wenn du Jesus Christus verleugnest, hast du nicht wirklich verleugnet. Aber wenn du eine Beziehung zu Jesus Christus hast, schon länger, dann, wenn du ihn verleugnest, kannst du nicht mehr zurückkommen. You know, if you look at Peter, he denied Jesus like 3 times. Petrus hat beispielsweise Jesus, dreimal verleugnet. Und Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet. If you get what I, all the things you say, you will be destroyed. Wenn du alles bekommen würdest, was du sprichst, wärst du tot. Is somebody getting it? You know, if the problem, okay, I want to say something. Ja, ich wollte ein Vers vorlesen. Okay. Matthew 8. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, it's like Bible studies today. I'm enjoying it. Matthew 8, what? Okay, Matthew 15, verse 8. Okay, I know what it is. All right. Are you there? Mm-hmm. Okay, let me read. It said, these people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Dieser Vers sagt, dass man kann ja Gott mit den Lippen zwar ehren, aber das bringt nichts, wenn das Herz nicht dabei ist. Ja, genau. Das heißt, in so einer Situation, ja, das haben wir gerade beschrieben, ja, kann dir der Heilige Geist sagen, ehrt diesen Menschen. Ja, genau. Also honor them with your lips, but your heart should be belong to me. Far from them. Also Gott kann dir sagen, ehrt diesen Menschen, gib denen das, was sie wollen, ehrt den mit den Lippen, aber dein Herz ist bei mir. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Also genauso wie du, wie Menschen Jesus Christus eigentlich nicht annehmen können mit den Lippen, mit dem Herzen, und, aber mit den Lippen, genauso kann dir Jesus Christus sagen, in so einer Situation, gib den Menschen das, was sie haben wollen, aber dein Herz ist bei mir. Ja, deswegen. You know, somebody will want to say, this person renounced God. He did not renounce God. Man könnte sagen, dass diese Person Jesus verleugnet hat, aber das hat sie nicht. To renounce him, it means you cannot even have relationship with him any longer. Ihn zu verleugnen bedeutet, dass du keine Beziehung mehr mit ihm haben kannst. That you are able to continue to have relationship with him means you did not renounce him. Aber dass du noch weiter eine Beziehung mit ihm haben kannst, heißt, dass du ihn nicht verleugnet hast. Praise the Lord. Yes, Schatz. Ich habe eine Frage, also ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das aussieht, wenn man Christus verweigert. Also wie macht man das? Also was ist denn da dieses Ausschlaggebende zwischen, sie hat jetzt nur gesündigt oder hat ihre Gedanken nicht erneuert und sie will wirklich von Christus nichts mehr. Also wo ist da die Grenze? Weil es gibt Leute, die sagen, wenn das passiert ist, ich bin sauer auf Gott, bla bla bla, dann später kommen die wieder zurück zu Gott. Also wo ist da diese Grenze? Vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir haben ja von Reife in Christus gesprochen. Wie erreicht man diese Reife? Also was ist der Punkt, wo man ganz genau weiß, okay, man hat diese Reife erreicht, wo man halt, wenn man da Christus verweigert, dass man nicht mehr zurück kann? If you cannot come, if you renounce God, you cannot even... If you can still come to him, it means you did not renounce him. Wenn du immer noch zu ihm zurückgehen kannst, heißt das, dass du ihn nicht verweigert hast. If you, you know, once you say something happened, if you can still come to him, that is a sign for you that you did not even renounce him. Your question again. Also, meine Frage war... Genau, also meine Frage war... I don't know how to. I have a question. Sie meint, welche Sünde, was passiert, womit man erkennt, dass jemand Jesus Christus verweigert hat? Gibt es eine Sünde oder gibt es eine Handlung, die die Person sagt oder die Person tut, womit man weiß, aha. If you confess from your heart, we just read it, from your heart that he is no longer your God, your Lord and your Savior. If it is coming from your heart, it's not coming from your lips, A lot of things can come from your mind, but from your heart there's something else. Wenn du aus deinem Herzen sagst, ich glaube nicht mehr an Jesus Christus, dann ist es vorbei. And you start walking towards it that you can never realize you don't want to go to him again. Und du kämpfst auch gegen ihn an. You have to fight it also. Weil du wirst auch dagegen ankämpfen bewusst. Amen. Mm-hmm. And then as you keep on fighting it, you become used to it that you are no don't longer be drawn to him. Und dann wirst du auch anfangen, immer mehr und mehr von ihm wegzugehen und auch in dieser Verweigerung zu leben. If you are not matured in the truth, wenn du nicht reif bist in der Wahrheit, you cannot renounce God. Kannst du Gott nicht wieder sagen. If you look at Jesus Christ, when he was 12 years old, als er 12 war, the mother was looking for him. Die Mutter hat nach ihm gesucht. And the mother took him away. Die Mutter hat ihn, but when he was not matured, aber als er dann reif war, he did not follow the mother. Because there's a time of maturity. Muss er nicht gefolgt, weil er reif genug war, um seine eigene Entscheidung zu treffen. I said it the other day concerning let me say 6 years old or 12 years old or even 7 years old, run away from home and say, or just go and say, you are no longer my mother, my father, you are no longer my mother, you are no longer my father. You know, people will not even take it serious. Because it's just a child. Deine Sachen packst und dann dich vor die Haustür stellst und sagst, ich bin hier weg, ich will nicht mehr euer Kind sein, dann belächeln dich deine Eltern nur und sagen, ja, der kommt eh so oder so wieder, wenn das Mittagessen fertig ist, weil er hat keine Autorität über sein Leben, er kann nicht entscheiden, er hat noch nicht mal das Recht, das geltend zu machen, was er hiermit sagt. Aber wenn du 18 bist und sagst, ey, ich bin raus, ich will mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben und ich lasse mich sogar dann auch, keine Ahnung, adoptieren oder meinen Namen ändern, das wird funktionieren, weil du alt genug bist, um diese Entscheidung zu treffen. If you go to start and say, I want to change my name, I want to do this, I want to do this, they will not even live, they will not even say, you small boy, what are you, what is wrong with you? They will take you, they won't take you, here in Europe, you know, their behavior here is different. In Africa, they just beat you back to your mother and your father. Not, they will not take you, but they beat you back. Und praise the Lord. In Afrika würde selbst das Amt dich sogar schon zusammenschlagen und dich dann da zaubern abliefern. Hier würde man vielleicht im höchsten Fall das Jugendamt einschalten. Praise the Lord. So also, when you know, if as a child, if you renounce God, wenn du als Kind, you are not, you did not even renounce him. Hast du ihn nicht? Because you don't know the truth. Weil du die Wahrheit nicht kennst. You don't know. You are renouncing religion and not Christ. Du verweigerst Religion, aber nicht Christus. Amen. Amen. A lot are running away from religion, but they are not. They don't know Christ, so you cannot renounce what you don't even have. Du kannst nicht das verweigern. You don't even have Christ. That's why I'm renouncing Christ. You understand me? Christus noch nicht mal und kannst ihn auch deswegen auch nicht mehr verweigern. A lot do not. They don't have Christ, so they don't even renounce him because they don't even have him. They have religion. So they are renouncing religion does not mean to have nothing to do with Christ. Dass sie Religion verweigern, bedeutet nicht, dass sie Jesus verweigert haben. Ja, Schatz. Ich habe ein Beispiel zu Susis Frage. Mir ist, ich habe mich erinnert nach, Judas zum Beispiel, bis er zu diesem Punkt angekommen ist, dass er Jesus betrogen hat. Hatte er in seinem Herzen ja schon Christus verweigert. Ne? Weil der Teufel kam ihn ja langsam bearbeitet und er hat es da gemacht. Mhm. Es tat ihm später zwar leid, aber er konnte nicht mehr zurückgehen. Also auch abgesehen von dem Akt, dass er ihn betrogen hat, aber in seinem Herzen hat er sich ja schon von Christus distanziert und hat sich ja ganz klar positioniert und hat sich entschieden, Jesus Christus zu betrügen. Aber zum Beispiel bei Matthäus ist es so, das war. Er hatte das ja, Petrus, Entschuldigung, war es so, dass es, er hat es eigentlich nur mit den Lippen gemacht. Er hat sich selbst erschrocken, dass er es tatsächlich gemacht hatte. Mhm. Und war für ihn in dem Moment leichter, zu Christus zurückzukommen, weil er das eigentlich nur aus Angst und aus Dummheit oder aus in die Lippen einfach so gesagt hatte. Während das bei dem anderen eher viel tiefgründiger war, mhm, als Beispiel. Und beide waren ja eigentlich gleich reif in Christus. And also, you can renounce, you can, you know, something like that. If you are, if your mind is unrenewed, the Holy Spirit will be difficult for the Holy Spirit to help you to choose what to say. That's why it's good for our mind for us to have our mind in the truth. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Gedanken erneuern, damit der Heilige Geist auch durch uns sprechen kann, weil sonst werden wir in solchen Situationen nicht vom Heiligen Geist geleitet sprechen können. In Christ's word, it is not speaking what is right. It is speaking what Christ wants you to say. Denn im Königreich Gottes geht es um das, was say what he wants you to. You don't even know what is right or what is wrong. Was er für richtig erachtet, denn du weißt selbst nicht, was richtig ist. Amen. Amen. So please, we continue, please. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Diese Maturity, von dem du gesprochen hast, wenn ich jetzt gut verstanden habe, du meinst, wenn du diese Reife, das hängt von deinem Vertrauen auf Gott ab, oder? What are you talking about? About your maturity, I think. Maturity means you renew your mind with the truth. Genau. If you don't even know the truth, you did not renew your mind with the truth, then you are not, Christ is not even there. You know the truth to some extent. That is maturity. Maturity is growing in the truth. Mm-hmm. Allow that you are pure, your soul, you allow the truth to purify your soul, to clean you. Reif bedeutet, dass du deine, im Prozess bist, deine Gedanken zu erneuern. Is somebody under law, for example, that under all this, you don't wear trousers, you don't wear clothes, you don't wear this, you don't wear that. If that person renounce God, is he even renouncing Jesus Christ? He did not renounce the true God. Because for him it's about Moses, not about Christ. Wenn jemand im Gesetz lebt und hinter den Geboten von Mose her, I don't know, do you get it? Und dann Jesus verweigert, dann hat er Jesus nicht verweigert, weil Jesus gar nicht kennt, weil er im Gesetz ist. He renounced religion, and not Christ. Aber nicht Christus. Amen. Amen. And that's why even those people, they even need to be preached to, so that they come to the true God. Leute müssen auch, zu diesen Leuten muss man predigen, weil damit sie zum wahrhaftigen Gott gehen und sich nicht auf einmal zu anderen Göttern umkehren. Please quickly go to Genesis 6. Praise the Lord. Genesis 6, verse 8. He said, Noah found grace in the eye of the Lord. Amen. Noah found grace in the eyes of the Lord. So the Old Testament, if you look at it, the grace was so few. It has to come. Without grace, you cannot walk with God. Ohne you can Gnade do nothing with you. Arbeiten. Amen. Mm-hmm. There is no example of grace outside Christ. Für Gnade außerhalb von Christus. There is no example of Christ's grace anywhere today. And his grace is divine. Und seine Gnade ist göttlich. It's different from the world man called grace today. Ist anders als das, was der Mensch Gnade nennt. Amen. Mm-hmm. And you know, it is his grace that moves God. Seine Gnade bewegt Faith Gott. Never moved God. Glauben bewegt Gott nicht. I don't know if somebody is getting it. Faith never moved God. Glauben it is Gott grace nicht. That moved God. Gnade, die Gott bewegt. Grace move you to get what faith move you and not move God. Faith move you to get what grace provide. Glauben bewegt dich, das zu akzeptieren oder empfangen, was we quickly look at something here before we close. Hat. In Mark 5, let's quickly go to Mark 5 so that I explain something here. We get something here before we close. Praise the Lord. Mark 5. Verse 34. 34. And he said unto her, Daughter, your faith hath made thee whole. Go in peace, and behold of your plague. Mark 5:34. It's talking about the woman with issue of blood. Es geht um die Frau mit dem Blutungen. This woman's faith moved her. Der Glauben dieser Frau hat sie bewegt. To guess what grace provided das for her. Bekommen, was, die Gnade Christ is the grace. Gnade, are you getting Gnade. It? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But yes, you know, religion teach a lot that that faith moves God. Religion lehrt, dass der Glaube Gott bewegt. Praise the Lord. Hallelujah. He did everything for us through love. His grace is his love for us. Er hat alles durch seine Liebe gemacht. Seine Liebe ist seine Gnade. If I use this example, for if I cook for you, wenn ich für euch koche, and you know, I keep it in the kitchen or in the dining, on the dining. Und das in der Küche aufbewahre. And I tell you, I have cooked. Und ich sage, ich habe gekocht. I cook for you because of love. Aus Liebe. Amen. And if you believe I have cooked, wenn du glaubst, dass ich gekocht habe, you go to the kitchen and eat. Küche und isst du. Your belief did not move me to cook. Your belief moved you to eat. Dein Glaube hat nicht dafür gesorgt, dass ich dir das Essen gekocht habe, sondern dein Glaube hat dafür gesorgt, dass du dich in die Küche begebst und das ist, was ich dir gegeben habe. That is Christ's grace and faith. Das ist Gnade und Glauben. Amen. Faith never move God. Faith move you. Der Glaube bewegt nicht Gott, sondern dich. And we thank God that faith never moved God. Wir danken Gott, dass der Glaube Gott nicht bewegt. Because people will want to go and steal, they will believe to that extent, and God will bless the stealing. He did not die for you to steal. Weil Leute werden dann anfangen zu sagen, in Jesus Namen glaube ich, dass wir bei diesem Einbruch bei der Sparkasse heute Abend Erfolg haben werden. They will fast and pray and believe it that the God will do it. Wir werden so stark glauben, dass Gott dann ihnen bei diesem Einbruch hilft. He will not give you what he did not die aber for. Aber er wird dir nicht irgendetwas geben für see, das, was er nicht gestorben ist. In his kingdom, they are done by grace. Alles ist durch Gnade passiert. That's why things come from him. Dinge kommen von you ihm. You don't come to him and tell him what you want. You come to him and tell and ask him what he wants for you. Du kommst nicht zu Gott und sagst ihm, was er dir geben soll, sondern du kommst zu Gott und bittest ihn, dir das in der Lage zu sein, das zu empfangen, was er dir gegeben hat. You don't come to him and tell him, I want this, I want that, I want this, I want that, I want that. You know, you come to him and say, what do you have for me, Lord? What do you want me was to möchtest do? Du für mich? Because it's not about me, it's about you. Um mich, sondern um dich her. That is grace. Das Gnade. We continue with the message of grace. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.